Es war einmal ein Musikus, der spielte im Café. Und alle hübschen Mädchen setzten sich in seine Nähe. Er spielte süß in Dur und Moll. Er spielte einfach wundervoll. Es war einmal ein Musikus, der spielte im Café. Er spielte 7 Stunden lang von Liebeslust und Weh. Doch dann, ja dann, macht er den Kasten zu und sagt, jetzt hab ich noch ein kleines Rendezvous. Ja, auch heutzutage gibt's noch Märchen und sie fangen an, es war einmal. Ja, auch heute gibt's verliebte Pärchen, sowas Süßes wird doch nie banal. Und wer gut küssen kann, erlebt es dann und wann, auch dieses Märchen fängt so an. Es war einmal ein Musikus, der spielte im Café, und alle hübschen Mädchen setzten sich in seine Nähe. Er spielte süß in Dur und Moll, er spielte einfach wundervoll. Es war einmal ein Musikus, der spielte im Café. Er spielte 7 Stunden lang von Liebeslust und Weh. Doch dann, ja dann, macht er den Kasten zu und sagt, jetzt hab ich noch ein kleines Rendezvous.